Es gibt ein verfluchtes Buch, über das nur Eingeweihte Bescheid wissen. Ein Buch über das Okkulte mit immenser und düsterer Macht. Dieses Buch verbreitet weithin Angst und Schrecken. Jorge Luis Borges und Umberto Eco schrieben darüber. H.R. Giger ließ sich davon für einige seiner Werke inspirieren. The Book. Es kommt in einem Film von Roger Corman, im Videospiel Alone in the Dark und sogar in South Park vor. Ja, regarde! Le Necronomicon et le Livre des Dieux obscènes. Das einzige Problem? Niemand hat das Necronomicon je gelesen, da es nie geschrieben wurde. Es ist nicht tot, was ewig liegt, und in fremder Zeit wird selbst der Tod besiegt. Einzig dieser Satz ist aus dem Necronomicon bekannt. Der Titel bedeutet aus dem Griechischen übersetzt das Bild vom Gesetz des Todes. Das scheinbar 730 in Damaskus von dem Dichter Abdul al-Hazred geschriebene Buch macht seine Leser verrückt oder sie sterben. Trotzdem wurde es heimlich weitergegeben. Von Konstantinopel über Salem bis nach Spanien während der Inquisition. Alle Religionen haben es verboten, doch es soll ein paar Exemplare in den Archiven des Vatikans geben. Das ist Unsinn, doch die Legende ist so schön, dass sie schließlich zur Realität wird. Diese Realität kannte Philippe Drouet schon vor seiner Zeit als Zeichner. Das Necronomicon ist eine literarische Erfindung von Howard Phillips Lovecraft, von seinen Freunden H.P. genannt. Der zu Lebzeiten wenig bekannte US-Schriftsteller wurde nur 47 Jahre alt und gilt als Papst der Fantasy- und Horrorliteratur. Er hat das Kosmische, das Unfassbare in uns angesprochen. Das ist alles. Und das ist eben einzigartig in der Geschichte der Fantasy-Literatur. In Lovecrafts Kosmos werden unglückliche Helden mit einer geheimnisvollen Mythologie konfrontiert, in der furchterregende Gottheiten aus fernen Zeiten wüten, wie Cthulhu, Azathoth oder Nyarlathotep. Nur ein Zauberbuch könnte alles erklären, das Necronomicon. Tout est là. Das Buch ist der Schlüssel zu allen verbotenen Welten. Das Necronomicon erscheint erstmals 1923 in Lovecrafts Kurzgeschichte Der Hund und danach in 13 weiteren Büchern. Die Leser beginnen so sehr daran zu glauben, dass sich der Autor gezwungen sieht, ein Dementi zu veröffentlichen. Ich muss gestehen, dass dieser bösartige Band und sein Autor fiktive Kreaturen sind, die von mir erfunden wurden. Alles umsonst. Die Fans bleiben unvernünftig. Und Lovecrafts Schriftstellerfreunde treiben den Schwindel weiter, indem sie in ihren eigenen Büchern Hinweise auf das Necronomicon geben. Die Fiktion durchdringt die Realität. Verweise auf das Necronomicon sind überall zu finden. Und es gibt zahlreiche Exemplare anonymer Autoren. Erhältlich bei ihrem Lieblings-Online-Anbieter. Doch der Erste, der sich in Text und Bild damit befasst, ist der Franzose Philippe Drouet. Ich nahm ein spezielles japanisches Papier, weil ich damit etwas Besonderes machen wollte. Die Tinte habe ich mit Tee und Kaffee gemischt, um sie antik wirken zu lassen. So habe ich etwa 17 Seiten geschrieben. Finstere Kalligrafie, Illustrationen wie in einer Enzyklopädie des Okkulten. Aber können diese Zeichen wirklich entziffert werden? Ich habe ein paar Codes geschaffen. Einige Zauberwörter, die ich aber nicht verrate. Das erste Mal erschienen Drouets Aufzeichnungen 1969 im Cahier de Lerne. Dann 1978 in einer Sonderausgabe des Metal Hurlant. Sie wurden Kult und erschienen überall. Der Autor hatte die Kontrolle verloren. Das ging so weit, dass meine eigene Handschrift verschwand. Das war kein Drouet mehr, es war das Necronomicon. Völlig verrückt. So viel Macht hat das Necronomicon. Wer es realer machen will, nährt seine Legende. Wer behauptet, dieses verdammte Buch existiere gar nicht, hat übersehen, dass es schon überall präsent ist.